Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 102 an Goethe, Jena, den 18. September 1795. Nach Verlangen folgt hier das Märchen. Wenn ich es nur in 8 Tagen zurückerhalte, so kommt es noch recht zum Druck. Für die tröstlichen Nachrichten, die Sie mir von den Horen geben, danke ich herzlich. Auch ich hoffe, dass uns die letzten Stücke wieder Glück bringen sollen. Sie enthalten gerade von demjenigen, was man an den vorhergehenden vermisste, viel, nämlich Poesie und Erzählung. Vor einigen Tagen schickte mir auch Engel wieder einen über 3 gedruckte bogenstarken Aufsatz von einem für das Publikum sehr passenden Inhalt, teils Dialog, teils Erzählung. Kein Wunderwerk des Genies freilich, aber gerade so, wie unsere werten Leser es lieben, dass aber auch diejenigen etwas erhalten, welche für dergleichen Oblationen zu gut sind, werden sie noch sorgen, wie ich fröhlich und festiglich glaube. Für das 10. Stück wäre durch das Märchen gesorgt. Es ist also nur noch das 11., worauf es ankommt und worin wir unsere Stärke konzentrieren müssen. Besonders ist es auch um Mannigfaltigkeit zu tun. Wenn Sie doch auch Hadern bewegen wollten, kleine Sachen wie Epigramme im Geschmack der Anthologie etc. in die letzten Stücke zu stiften. Humboldt schreibt mir aus Berlin, dass man von den 3 letzt herausgekommenen Horenstücken sehr gut spreche. Wenn Sie das Archiv der Zeit und die gänzliche Monatschrift früher als ich erhalten, so sind Sie wohl so gütig, mir die prächtigen Sachen auch mitzuteilen. Ich freue mich, Sie bald hier zu sehen. Wir beide grüßen Sie bestens. SCH